Berta Garlan, der Roman einer Klavierlehrerin. Langsam schritt sie den Hügel hinab, nicht über die breite Fahrstraße, über den schmalen Weg zwischen den Weingeländen. Ihr kleiner Bub ging immer einen Schritt voraus, für beide war nicht Platz genug. Die späte Nachmittagssonne strahlte ihr entgegen und hatte noch so viel Kraft, dass Berta ihren dunklen Strohhut ein wenig tiefer in die Stirn drücken musste. Es war ein heißer Frühlingstag in diesem Jahr 1911. Auf den Hängen flimmerte es wie ein goldener Nebel, die Dächer der Stadt unten glänzten und der Fluss dort zog leuchtend ins Land. Die Luft war ganz regungslos. Berta blieb einen Augenblick stehen und sah sich um. Eine merkwürdige Stille war um sie. Kaum war eine Stunde verflossen, seit sie ihre Wohnung verlassen. Und die wenigen Minuten, die verstrichen waren, seit sie am Grabe ihres Mannes gestanden, schienen ihr schon weit zu liegen. Mama, ich kann viel schneller gehen als du. Warte doch, Fritz, mach dich nicht los, gib mir die Hand. Gehen wir schon nach Haus? Ja, wir wollen uns zum offenen Fenster setzen, so lange, bis es ganz dunkel wird, nicht wahr? Sie trafen nur wenige Menschen. Ein paar Fuhrwerke kamen ihnen durch die schattige Kastanienallee entgegen. Die Kutscher trotteten daneben, die Peitsche in der Hand. Zwei Radfahrer kamen aus der Stadt und fuhren landeinwärts, Staubwolken hinter sich lassend. Indes war der Kleine auf eine Bank geklettert. Schau, Mama, was ich kann! Nicht springen, komm her, ich heb dich runter. Bist du müde, Mutti? Ja. Jetzt erst fühlte sie, dass die schwüle Luft sie bis zur Schläfrigkeit ermattet hatte. Sie setzte sich. Von der Bank aus konnte sie den Weg zurückverfolgen, den sie gekommen war, bis zur hellglänzenden Friedhofsmauer. Es war ein Spaziergang, den sie jede Woche einmal zu machen pflegte, meistens freitags. 3 Jahre waren nun hingegangen, seit sie ihren Mann begraben. Ebenso viele, als sie mit ihm zusammen verlebt hatte. Von der Stadt her läutete es zur Nachmittagsandacht. Ihre Augen schlossen sich. Sie dachte zurück. Dachte schläfrig an die Tage nach ihrer Hochzeit. Die Bilder der Erinnerung wehten wie auf Schleier gemalt durch ihr Gehirn. Sie hatten eine kleine Reise gemacht, wie sie sich eben ein Mann in geringen Verhältnissen gestatten konnte. Wir waren mit dem Schiff von Wien aus stromaufwärts gefahren und hatten in einem kleinen Ort in der Wachau ein paar Tage zugebracht. Sie erinnerte sich verschwommen. Der kleine Gasthof, das Gärtchen am Fluss, nach Sonnenuntergang, ruhig, ein bisschen langweilig. Die Abende, sie waren so völlig anders, als man sich als ganz junges Mädchen die Abende einer Ehe vorstellt. Freilich, sie hatten sich bescheiden müssen. Ich war ohne jede Mitgift, als Viktor Matthias Garlan aus Linz um mich anhielt. Sie hatte sich lange nicht daran erinnert. Ich war damals 26 Jahre alt und stand ganz allein. Ihre Eltern waren gerade gestorben. Herr Garlan aus Linz hatte schon in früheren Jahren viel im Hause verkehrt und ihr in etwas unbeholfener Weise den Hof gemacht. Berta hatte keinen Grund, ihn zu ermutigen. Sie war jung und hübsch, ging ins Konservatorium und vor ihr lag die Hoffnung, als Klaviervirtuosin in der Welt umherzuziehen. Aber diese Hoffnung verblasste bald, als ihr Vater eines Tages wegen seiner bürgerlichen Anschauungen ihr die Ausbildung nicht mehr gestattete, wodurch ihre Aussichten auf eine Künstlerlaufbahn plötzlich ein Ende nahmen. Und so verflossen ein paar Jahre in einer sonderbaren Dumpfheit. Später waren Bewerber gekommen. Ein junger Arzt, ein Kaufmann, aber ich wollte sie beide nicht. Den Arzt, weil er zu hässlich, den Kaufmann, weil er in der Provinz ansässig war. Und als Berta 26 wurde und der Vater durch einen Bankrott sein kleines Vermögen verlor, musste sie Vorwürfe hören. Diese völlig aussichtslose Geschichte mit dem Violinspieler. Und was hast du eigentlich gegen den Arzt? Und was hast du eigentlich gegen einen Kaufmann aus der Provinz? Zu dieser Zeit versäumte Herr Garlan, wenn er für seine Versicherungsgesellschaft nach Wien kam, niemals Berta aufzusuchen. Dann pflegte sie nach dem Nachtmahl Klavier vorzuspielen. Er hörte ihr mit einer gewissen Andacht zu, sprach wohl auch von seinem kleinen Neffen und von seiner kleinen Nichte. Sie sind beide sehr musikalisch. Ich habe Ihnen oft von Ihnen erzählt, Fräulein Berta, dass Sie die vorzüglichste Klavierspielerin sind, die ich je gehört. Er fuhr dann wieder fort. Die Mutter hätte das lieber anders gesehen. Nach dem plötzlichen Tod der Mutter erschien Herr Garlan abermals in Wien. Ich habe einen 4-wöchentlichen Urlaub genommen, den einzigen, den ich jemals angesucht habe. Und als nun auch der Vater eine Woche nach dem Begräbnis der Mutter starb, erwies sich Garlan als treuer Freund und zudem von einer Energie, die sie ihm nie zugetraut hatte. Und er ordnete die geschäftlichen Angelegenheiten geschickt und schnell. Und als er sie nach Ablauf seines Urlaubs fragte, ob sie seine Frau werden wollte. Ja, wollen Sie? Ja. Nahm sie seinen Antrag mit dem Gefühl der tiefsten Dankbarkeit an. Bald bald hatte sie sich so sehr an seine Güte gewöhnt und an ihn, dass sie ihm in der Stunde, da er sie in die Kirche zur Trauung führte und im Wagen zum ersten Mal fragte, ob sie ihn lieb hätte, ein aufrichtiges Ja zur Antwort geben konnte. Liebst du mich? Ja. Wirklich? Ja. Und wirst immer bei mir bleiben? Ja. Schon in den ersten Tagen merkte sie freilich selbst, dass sie keine Liebe für ihn fühlte. Seine Zärtlichkeit ließ sie sich eben gefallen, anfangs mit einem gewissen Staunen der Enttäuschung und erst als sie sich Mutter fühlte, mit gutem Willen. An wen, dachte Bertha immer seltener. Die Unruhe der großen Stadt erschien ihr wie etwas beinahe Gefährliches. Und als sie einmal mit ihrem Mann hineingefahren war, um einige Einkäufe zu machen und es ein ärgerlicher, schmutziger Regentag war, schwur sie sich zu, niemals wieder diese Reise von 3 Stunden zu unternehmen. Ist eigentlich überflüssig, nicht? Ja. Liebst du mich? Ja. Wirklich? Ja. Liebst du mich? Ja. Wirklich? Ja. Liebst du mich? Wirklich? Liebst du mich? Ihr Mann starb plötzlich, an einem Frühlingsmorgen, 3 Jahre nachdem er sie geheiratet. Ihre Bestürzung war groß. Mittelfinger, Zeigefinger, linke Hand. Als deine Schwägerin habe ich mir das so gedacht. Man bat sie, die Kinder ihres Schwagers im Klavierspiel weiter auszubilden und verschaffte ihr auch in einigen anderen Häusern der Stadt Lektionen. So war sie denn eigentlich sichergestellt. Nur selten flog ihr die Möglichkeit einer neuen Heirat durch den Sinn. Regungen von jugendlichen Wünschen, die ihr zuweilen in wachen Morgenstunden kamen, verflogen immer wieder im gleichmäßigen Lauf der Tage. Erst seit Beginn dieses Frühlings fühlte sie sich weniger behaglich als bisher. Sie schlief nicht mehr so ruhig wie früher. Und das Sonderbarste war eine plötzliche Ermattung, die sie manchmal bei helllichtem Tage überkam. Wie heute, in der sie das Kreisen des Blutes in ihrem ganzen Körper zu verspüren meinte und die sie an ihre frühe Mädchenzeit erinnerte. Wie heute, an diesem Frühlingstag. Sie schauerte zusammen. Die Glocken der Nachmittagsandacht läuteten immer noch. Sie blickte sich um. Sie saß immer noch auf der Bank. Es war ihr, als erwachte sie aus einem Schlaf. Die Luft schien ihr wie in einer schwirrenden Bewegung. Die Straße lag jetzt bereits zur Hälfte im Schatten. Die Friedhofsmauer oben auf dem Hügel glänzte nicht mehr. Wo ist denn der Bub? Fritz! Ich spiele mit den Kindern von Dr. Friedrich! Die Allee war nun belebter als vorher. Bertha kannte beinahe alle Leute. Jeden Tag sah sie dieselben, deshalb zogen sie wie Schatten an ihr vorbei. Hier kam der Sattler Peter Nowak mit seiner Frau. Ich hab gedacht, ich schließ den Haken. Auf einem kleinen Leiterwagen fuhr Dr. Rellinger vorbei. Guten Abend, gnädige Frau. Guten Abend. Da kamen die beiden Töchter des Hausbesitzers Wendelein. Und dort radelte der Leutnant Bayer mit seiner Braut die Straße ins Land hinaus. Jetzt sah sie jemand von der Stadt her langsam näher kommen, den sie schon von Weitem erkannte. Es war Herr Klingemann, der sie in der letzten Zeit öfters als früher anzureden pflegte. Herr Klingemann war vor 12 oder 15 Jahren aus Wien in die kleine Stadt übergesiedelt. Es hieß, dass Herr Klingemann früher Arzt gewesen und seine Praxis wegen irgendeines Kunstfehlers hatte aufgeben müssen. Andere behaupteten, dass Herr Klingemann es überhaupt nie bis zum Doktor gebracht und schließlich als alter Student das Studieren aufgegeben und dass er deshalb in die kleine Stadt gezogen war, wo er ein Schreibbüro unterhielt. Herr Klingemann war jetzt kaum älter als 50, sah aber recht verwittert aus. Schon von Weitem lächelte er der jungen Witwe zu. Guten Abend, schöne Frau. Guten Abend. Es war heute einer jener Tage, wo er wieder auf Jugend und Eleganz Anspruch zu machen schien. Er war in einen dunkelgrauen Gehrock wie eingeschnürt und hatte auf dem Kopf einen schmalkrempigen braunen Strohhut mit schwarzem Band. Dazu trug eine ganz kleine rote Krawatte. Sie kommen wohl von dort oben, gnädige Frau. Er wies gewissermaßen verächtlich über seine Schulter nach rückwärts in die Gegend des Friedhofs. War's schön? Herr Klingemann galt in der ganzen Stadt als ein Mann, dem nichts heilig war. Es war bekannt, dass er ein Verhältnis mit seiner Köchin hatte, die er übrigens Wirtschafterin nannte. Ich habe einen kleinen Spaziergang gemacht. Allein? Oh nein, mit dem Buben. Ah, richtig, ja. Grüß dich, kleiner Sterblicher. Grüß Gott. Darf man... Er setzte sich, ohne ihre Antwort abzuwarten. Ich habe Sie heute Vormittag Klavierspielen gehört. Wenn ich so zufällig an Ihrem offenen Fenster vorbeigehe, während Sie spielen, wissen Sie, was ich da für einen Eindruck habe? Dass Ihnen die Musik alles ersetzen muss. Also alles. Er sah sie dabei an, dass sie rot wurde. Alles. Plötzlich fühlte sie sich von rückwärts umschlungen, ihren Kopf über die Lehne der Bank zurückgebeugt, eine Hand über ihren Augen. Sind Sie verrückt? Nein, ist das komisch, wenn du sie zu mir sagst, Tante Bertha. Du bist Richard. Ja, natürlich. Es war ihr Neffe. Also nimm die Hände von meinen Augen. Nein. Doch, so. Was machst du überhaupt hier? Ich habe dir die Zeitung mitgebracht, Tante Bertha. Hier, bitte. Danke. Du, Tante, wenn ich erst Student bin, haben dann... Haben Sie schon Ihre Aufgaben gemacht, Richard? Wir machen überhaupt gar keine Aufgaben mehr, Herr Klingemann. Im Juli habe ich Matura. Also, dann sind Sie schon im nächsten Jahr Student. Das nächste Jahr, im Herbst. Du, Tante... Lass mich meine Zeitung lesen. Wenn ich in Wien bin, wirst du mich doch besuchen. Ja, könnte mir einfallen. Ich werde froh sein, wenn ich dich los habe. Da kam durch die Allee von der Stadt her ein Mann in einem Rollstuhl heran. Er hatte den Kopf unbedeckt, der weiche Hut lag auf seinem Schoß, von dem ein Plaid bis über seine Füße herabfiel. Die blasse Stirn war hoch, die dünnen Haare an den Schläfen weiß, die Augen eigentümlich groß. Als er an der Bank vorüberfuhr, neigte er nur leicht den Kopf, ohne zu lächeln. Bertha wusste, dass er sicher hätte anhalten lassen, wenn sie allein gewesen wäre. Das ist doch der Rupius. Armer Teufel, der Rupius. Und das preußische Weibchen ist wohl wieder einmal in Wien. Nein, sie ist hier, Herr Klingemann. Ich habe sie vor einer Stunde gesprochen. Und der Herr Rupius wird wirklich nie wieder gehen können, Tante Bertha? Nie. Ja, aber warum nicht? Bertha antwortete plötzlich nicht mehr. Sie wusste es, weil es ihr Herr Rupius selbst einmal gesagt hatte. Sie blätterte wieder in der Zeitung. Da sah sie etwas. Sie las, sie konnte den Blick nicht mehr davon wenden. Unser berühmter Landsmann Erwin Lindbach, Konzertmeister und Dirigent, ist von seiner Kunstreise durch Spanien und Frankreich vor wenigen Tagen wieder nach Wien zurückgekehrt. In Madrid hatte der Künstler die Ehre, vor der Königin zu spielen. Am 24. dieses Monats wird Herr Lindbach bei einem Wohltätigkeitskonzert. Erwin Lindbach. Es kostete ihr eine gewisse Mühe, sich vorzustellen, dass es derselbe war, den sie geliebt hatte. Wann? Vor 12 Jahren. Vor 12 Jahren. 12. Sie fühlte, wie es ihr heiß in die Stirn stieg. 12? Es war ja, als müsste sie sich ihres allmählichen Älterwerdens schämen. 12 Jahre. Erwin Lindbach. Da wollte Bertha nicht mehr dableiben. Sie stand auf und nahm den Knaben bei der Hand. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. Ihr Haus lag in einer neuen Straße. Bertha setzte sich ans Fenster, nahm die Zeitung und las weiter. Zuerst die Kunstnachrichten. Das war alles, was es noch für sie gab in dieser kleinen Stadt, wo gelegentliche Dilettantenkonzerte das Höchste waren, was an künstlerischen Genüssen geboten wurde. Im ersten Jahr hatte sie bei einem solchen Abend im Gasthof zum Roten Apfel mitgewirkt. Das heißt, sie hatte mit einer anderen jungen Dame der Stadt vierhändig gespielt. Ihre Aufregung war damals so groß gewesen, dass sie sich verschwor, nie wieder öffentlich aufzutreten. Nie wieder. Dazu muss man ganz anders angelegt sein. Erwin Lindbach, ja, der war dazu geboren. Das habe ich schon damals erkannt. Gleich das erste Mal, wie er beim Schülerkonzert aufs Podium getreten war. Wie er sich das Haar zurückstrich. Wie er einsetzte. Vor ganz kurzer Zeit, als sie mit Schwager und Schwägerin im Kaffeehaus war, hatte sie in einem illustrierten Blatt eine Fotografie von ihm gesehen, auf der er sehr verändert aussah. Er trug die Haare nicht mehr lang. Die Schwägerin hatte gefunden, er sähe aus wie ein polnischer Graf. Gnädige Frau. Bitte? Die Lampe wurde hereingebracht, der Tisch gedeckt. Sie aß nur wenig. Und ihr Blick weilte dabei recht lange auf der Fotografie ihres verstorbenen Mannes, die in einem dunkelbraunen ovalen Holzrahmen an der Wand hing. Er sah aus wie lebendig. Er hatte sich in ganzer Figur aufnehmen lassen. Im Frack. Frack. Mit weißer Krawatte. Weiße Krawatte. Zylinder in der Hand. Zum Gedächtnis an den Hochzeitstag. Später setzte sie sich ans Klavier, wie sie es nicht selten vor dem Schlafengehen zu tun pflegte. Nicht eben aus Begeisterung für die Musik, sondern um nicht gar zu früh zu Bett zu gehen. Sie spielte dann meistens die wenigen Sachen, die sie noch auswendig kannte. Chopin, irgendeinen Satz aus einer beethovenschen Sonate. Was war das? Sie stand auf und ging zum Fenster. Sie konnte den Mann, der da drüben spazierte, nicht gleich erkennen. Es war Klingemann. Es war ganz dunkel und sie sah, wie er im Dunkel den Hut lüftete. Guten Abend, gnädige Frau. Ach, Sie. Sie haben sehr schön gespielt, gnädige Frau. Mhm. Gute Nacht. Schlafen Sie gut, Frau Bertha. Er sagte das Wort schlafen mit einer Betonung, die nahezu unverschämt war. Ein widerwärtiger Mensch. Dann fiel ihr etwas ein, was sie schon sehr lange wusste, woran sie aber, seit sie es erfahren, nicht mehr gedacht. In seinem Zimmer soll ein Bild hängen, das stets von einem kleinen Vorhang überdeckt sein soll und das eine laszive Szene vorstellen soll. Wer hat mir das erzählt? Ach ja, Frau Rupius. Und die hat es wieder von jemand anderem erfahren. Von wem nur? Ein widerwärtiger Mensch. Er war verschwunden. Sie blieb noch lange am Fenster stehen. Ihr war, als hätte sie einen schweren Tag hinter sich. Und sie wunderte sich, dass es schließlich doch nur ein Tag gewesen war. Wie viele hundert vor ihm. Und viele, viele, die noch kommen werden. Also, Mahlzeit. Mahlzeit. Mahlzeit. Sonntags ist das immer bei uns so. Wir werden auch immer so bleiben. Man stand vom Tische auf. Es war eines jener kleinen Sonntagsdiners gewesen, das der Weinhändler Garland gelegentlich seinen Bekannten zu geben pflegte. Der Herr des Hauses näherte sich seiner Schwägerin und fasste sie um die Taille. Sie wusste schon, was er wollte. Spielen Sie denn heute nicht, Frau Bertha? Doch, doch. Wenn er Leute eingeladen hat, dann muss die Bertha einfach ans Klavier und spielen nach dem Essen. Das leitet heute so schön über zum Kartenspielen. Sie setzte sich an das Instrument. Also kommen Sie, Doktor. Helfen Sie mir den Tisch hin. Bitte gern. Garland, Dr. Friedrich und Herr Martin rückten einen kleinen Tisch durch die Tür zum Herrenzimmer. Muss der Doktor Sie geben? Frau Martin zündete sich eine Zigarette an, setzte sich auf den Divan und schlug die Beine übereinander. Sonntags trage ich immer Ballschuhe und schwarze Seilstrümpfe. Der Neffe Richard wäre gern den Herren gefolgt, denn er interessierte sich schon fürs Tarockspiel. Die Nichte Ellie stützte ihren Ellbogen auf die Klavierdecke und wartete, bis Bertha endlich zu spielen beginne. Alles das sah Bertha deutlicher als oftmals vorher. So etwa wie man Dinge sieht, wenn man Fieber hat. Na, wird's heute nichts mit unserer Sonntagsmusik, hübsche Schwägerin? No, es bleibt doch eine Spezialität des Hauses. Tarock mit Musikbegleitung. Ich habe keine Lust. Alle sahen auf sie. Jeder fühlte, dass etwas nicht ganz Gewöhnliches geschehen sei. Ich habe Kopfweh. Hilda, wenn wir schon jetzt auf unser Konzert verzichten müssen, dann wollen wir doch wenigstens abends. Ja, also, der Rockdoktor. Ich meine, dann wollen wir doch abends zum Militärkonzert. Richard! Ja, Vater? Du könntest draußen hinüberlaufen, dem Wirt sagen, er möchte uns einen Tisch reservieren lassen, auf der Terrasse. Ist gut, Vater. Ellie hatte das Gefühl, ihrer Tante gegenüber zärtlich sein zu müssen und hing sich in ihren Arm. Also, wenn wir alle gehen, dann wir wollen ein bisschen hinunter, ja? Da wird dein Kopf schon vergehen. Und sie gingen die Treppe hinab in den Hof. Den Hof schloss rückwärts eine Mauer ab, an der zwei junge Bäume standen. Mit der Lehne gegen die Mauer standen zwei Gartenstühle aus Stroh. Auf diese Stühle setzten sich Bertha und Ellie. Tante, willst du mir nichts sagen? Tante! Was denn, Ellie? Schau mal, ich bin jetzt schon groß. Erzähl mir doch von ihm. Bertha schrak leise zusammen, denn ihr war mit einem Mal, als bezöge sich diese Frage nicht auf ihren verstorbenen Mann, sondern auf irgendeinen anderen. Seid ihr da unten? In diesem Augenblick steckte Richard den Kopf aus einem Fenster. Der Tisch ist reserviert. Kommst du mit uns, Tante Bertha? Komm mit, mir zuliebe, Tante. Bertha lehnte den Kopf zurück. Sie musste an einen Spaziergang denken, mit Erwin im Stadtpark, abends nach dem Konservatorium. So schweiften ihre Gedanken immer weiter in die Vergangenheit. Und es schien ihr ganz unmöglich, wieder in die Gegenwart zurückzukehren und sich mit den beiden Kindern zu befassen. Adieu. Sie ging deshalb. Über den Straßen lag eine schwere Nachmittagssonne, die Wege waren beinahe menschenleer, an den Tischen vor dem Kaffeehaus auf dem Marktplatz saßen ein paar Offiziere. Bertha sah nach den Fenstern des ersten Stockwerks, in welchem das Ehepaar Rupius wohnte. Sie war schon lange nicht bei ihnen gewesen. Sie wusste ganz genau, seit wann. Seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag. Damals habe ich Herrn Rupius allein zu Hause getroffen und damals hat er mir erzählt, sein Leiden wäre unheilbar. Ich weiß auch genau, warum ich seitdem nicht bei ihm gewesen bin. Ich habe Angst. Als sie ins Zimmer eintrat, waren die Rollos herabgelassen. Nur durch die obere Spalte fiel ein Sonnenstrahl, gerade vor den weißen Ofen hin. An dem Tisch, in der Mitte des Zimmers, saß in einem Lehnstuhl Herr Rupius. Vor ihm lagen durcheinander aufgeschichtete Blätter und kleine Glasmalereien. Nach alten Niederländern. Glauben Sie mir, gnädige Frau, es ist ein Vergnügen. Oh, freilich. 6 Mappen und 15 Kartons. Ich werde wohl den ganzen Sommer brauchen, um Sie wirklich zu kennen. Den ganzen Sommer? Jawohl. Was ich eben heiße, ein Bild kennen. Darunter verstehe ich ein Bild im Innern sozusagen nachzeichnen zu können, Linie für Linie. Dies hier ist ein Teniers. Das Original hängt im Haag. Warum reisen Sie nicht nach dem Haag? Wie kann ich daran denken? Ich war dort vor 20 Jahren. Damals war ich 28, heute bin ich 48. Oder auch 84. Nein. Und sehen Sie, das ist ein Ostade. Der Pfeifenraucher. Nun ja, man sieht wohl, dass er eine Pfeife raucht. Original in Wien. Ich glaube, an dieses Bild erinnere ich mich. Wollen Sie sich nicht mir gegenübersetzen, gnädige Frau, oder hier, an meine Seite? Das hier ist ein Falkenborg. Ja. Wundervoll, nicht wahr? Ja. Nur ganz im Vordergrund scheint es so begrenzt. Mhm. Ja, nichts als ein Bauer, der mit einer Bäuerin tanzt und da eine Alte, die sich darüber ärgert. Ja, das ist freilich nichts, aber da hinten, sehen Sie, da ist die ganze Welt. Blaue Berge, grüne Städte, der Himmel drüber mit Wolken. Hintergründe sind überall und darum ist es sehr richtig, dass hier gleich hinter dem Bauernhaus die Welt anfängt. Mit ihren Bergen und Flüssen und Festungen und Weingärten und Wäldern. Nicht wahr? Es hängt auch in der Wiener Galerie, das müssten Sie kennen. Es ist ja schon 6 Jahre, dass ich nicht mehr in Wien lebe und Jahre vorher war ich nicht mehr im Museum. So, ich bin oft dort herumgegangen. Ja, gegangen bin ich. Früher einmal. Ich glaube, ich langweile Sie mit den Bildern. Warten Sie, meine Frau kommt gleich nach Hause. Sie wissen doch, dass sie jetzt nach Tisch immer 2 Stunden herumläuft. Sie fürchtet, zu stark zu werden. Ihre Frau sieht so schlank und jung aus. Das ruhige Leben in so einer kleinen Stadt, ja, das erhält jung. Es war eine kluge Idee, uns hierher zurückzuziehen. Wer weiß, in Wien wäre es schon ganz zu Ende. Bertha konnte nicht erraten, wie er dieses ganz zu Ende meinte. Sie hatte ein Gefühl von Beschämung, so gesund zu sein. Habe ich Ihnen schon gesagt, dass ich diese Mappen von Anna bekommen habe? Nein. Ein Gelegenheitskauf. Ein Buchhändler hatte es annonciert und Anna telegrafierte gleich an ihren Bruder. Sie wissen ja, dass wir Verwandte in Wien haben. Ja, ja. Ja. Ja, sie fährt auch zuweilen hin, sie besuchen. Wenn Anna in Wien ist, schläft sie bei Ihnen. Ja. Ja. Nun, Sie wissen, gnädige Frau, morgen will sie wieder fahren. Ich glaube, es handelt sich diesmal um die Sommertoilette. Ich finde das sehr klug von Ihrer Frau. Ja. Und es ist billiger. Ich versichere Sie, selbst wenn Sie die Reise dazu rechnen, da, warum machen Sie es nicht auch so wie meine Frau? Ja, vielleicht. Nun, für Kleider und Hüte. Gott, für wen soll ich mich denn schön anziehen? Für wen zieht sich denn meine Frau an? Die Tür öffnete sich und Frau Rupius trat ein. In einem hellen Frühjahrskleid, einen roten Sonnenschirm in der Hand und einen weißen Strohhut mit rotem Band auf dem dunklen, hochfrisierten Haar. Lassen Sie sich wieder einmal bei uns sehen und dressieren Sie sich auch für Stiche. Sie trat näher hinter ihren Mann, strich ihn mit der Hand sanft über Stirn und Haar. Ich sagte eben Frau Galan, wie es mich wundert, dass sie niemals nach Wien fährt. Ja, warum tun Sie es nicht? Sie haben gewiss noch Bekannte dort. Rupius blickte vor sich hin, als wagte er es nicht, seine Frau anzusehen. Fahren Sie einmal mit mir hinein, zum Beispiel morgen. Ja, morgen? Frau Rupius, Sie sind wirklich sehr lieb. Einverstanden. Und es war Bertha, als wenn ein ganzer Strom von Freude durch sie renne. Einverstanden, ja. Aber ich weiß wirklich nicht, Zeit hätte ich schon. Morgen habe ich nur die eine Lektion bei meiner Schwägerin. Ach, die wird es ja nicht so genau nehmen. Aber ob ich Sie nicht störe... Was fällt Ihnen denn ein? Ich bin froh, die Fahrt in angenehmer Gesellschaft zu verbringen, nicht wahr? Und in Wien... Sicher werden wir auch in Wien Verschiedenes zusammen zu erledigen haben. Ja, sicher. Bertha errötete wie ein Mädchen, das vom ersten Ball spricht. Ihr Herr Gemahl hat mir erzählt... Er hat Ihnen sicher von meiner Schneiderin vorgeschlagen. Rupius saß immer noch regungslos da. Ja, Frau Rupius, wenn ich Sie so ansehe, bekomme ich schon Lust, mich auch wieder einmal hübsch anzuziehen. Ich bringe Sie zu meiner Schneiderin. Sie werden sehen, wie Ihnen das wohltut, in den Straßen herumlaufen, ohne dass einen jemand kennt. Das ist wunderbar. Ich brauche es von Zeit zu Zeit. Ganz erfrischt komme ich immer zurück und... Ich bin dann hier so glücklich, als man nur sein kann. Sie näherte sich ihrem Mann, küsste ihn auf die Schläfe. Nicht, Liebster? Ja. Beide schwiegen. Bertha wurde so befangen, dass sie gern fortgegangen wäre. Bleibt es also dabei? Ja, dann wollen wir uns zum Frühzug auf dem Bahnhof treffen und ich will es so einrichten, dass wir mit dem Abendzug wieder... Wenn Sie sich nur meinetwegen nicht die geringsten Umstände... Ich sagte Ihnen ja schon, wie froh ich bin, dass Sie mit mir fahren. Wirklich froh. Ich mag Sie sehr gern, Frau ja, Bertha. Ja, das kann ich bestätigen. Sie wissen ja, dass meine Frau beinahe nirgends hier verkehrt, nicht wahr? Ja. Und da Sie nun schon so lange nicht bei uns waren, hatte ich schon Angst, Sie verliert nun, nicht wahr... Ja, verliert nun auch Sie. Herr Rupius, Sie haben doch nicht geglaubt, Frau Rupius. Ich habe gar nichts geglaubt. Überhaupt denke ich über gewisse Dinge nicht weiter nach. Bertha warf einen Blick auf Rupius. Er schaute mit einem beinahe entsetzten Blick in die Ecke des Zimmers. Ja, dann also auf morgen. Auf morgen? Sie reichten sich die Hand. Als Bertha zum Gartenkonzert hinkam, fand sie die ganze Gesellschaft schon an einem großen Tisch unter einem Baum mit Lampions versammelt. Sie hatte die Absicht, ihrer Schwägerin gleich zu sagen, dass sie morgen früh nach Wien fahren wolle. Aber dann sagte sie es vorläufig doch noch nicht, als wäre es etwas Verbotenes. Guten Abend, die Herrschaften. Herr Klingemann ging mit seiner Wirtschafterin an ihrem Tisch vorüber. Sie war ein sehr üppiges Weib, größer als Klingemann und sah im Gehen immer so aus, als wenn sie schliefe. Guten Abend allerseits. Wünsche einen vergnügten guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Die Herren dankten kaum, die Frauen taten, als wenn sie den Gruß nicht bemerkten. Seine Geliebte! Was hast du gesagt? Seine Geliebte! Ja, ganz bestimmt, ich weiß es. Was denkst du, Tante? Pardon, was? Nichts. Hab ich morgen Stunde? Nein, morgen hast du keine. Ich fahr nach Wien. Nach Wien? Du Mutter, die Tante fährt morgen nach Wien. Wer? Die Tante. Wohin? Nach Wien. Ja, ich. Jesus Franz. Die Bertha fährt nach Wien. Ach, das sei er. Sicher zu einem Rendezvous. Wo ist Bertha? Bertha hörte die Worte um sich herum nicht. Sie hörte auch die lärmende Musik nicht. Sie hörte eine andere. Durch alles das hindurch. Bertha sah durch das offene Coupé-Fenster in die Landschaft hinaus. Frau Rupius las in einem Buch, das sie sehr bald nach der Abfahrt aus der kleinen Reisetasche herausgenommen. Es hatte beinahe den Anschein, als wolle sie ein längeres Gespräch vermeiden. Bertha, während sie auf die Gleise schaute, die ihr entgegenzulaufen schienen, auf die Hecken und Telegrafenstangen, die an ihr vorbeischwebten und vorbeisprangen, erinnerte sich der paar kurzen Reisen ins Salzkammergut, die sie als Kind mit den Eltern gemacht hatte. Nach einiger Zeit legte Anna Rupius ihr Buch wieder weg. Wer uns das vorausgesagt hätte. Dass wir zusammen nach Wien reisen? Nein, dass wir beide unser Leben dort in Linz, wie soll ich sagen, beschließen werden. Freilich, freilich. Sie hatte noch nie daran gedacht, dass das eigentlich sonderbar wäre. Ich habe ja nicht geahnt, dass ich je Wien verlassen würde. Mein Mann hatte seine Stellung im Ministerium. Er hätte sie gewiss noch länger behalten können, trotz seines Leidens. Aber er wollte eben fort. Er dachte wohl, die gute Luft. Dabei schaute sie Bertha voll ins Gesicht. Aber Bertha fühlte, dass Anna ihr nicht alles sagte. Sie hätte sie bitten mögen, ihr doch ihr Herz aufzuschließen, aber eine solche Bitte mit den rechten Worten auszusprechen, dazu wusste sie sich nicht geschickt genug. Sind die Kinder ihres Schwagers musikalisch begabt und die anderen Schüler? Oh ja, die Schüler so sind. Frau Rupius nahm wieder ihren Roman. Haben Sie denn nichts zum Lesen mitgenommen? Man näherte sich Wien. Die Stadt lag vor ihnen. Schlote ragten in die Höhe, langgestreckte Häuser reihten sich aneinander, Türme stiegen auf, über allem lag Maisonne. Bertha klopfte das Herz. Die Frauen nahmen einen Fiaker. Als sie den Ring passierten, beugte sich Bertha plötzlich aus dem Fenster. Sie sah einem jungen Mann nach, dessen Gestalt und Gang sie an Erwin Lindbach erinnerte. Sie wünschte, der junge Mann möchte sich umwenden. Ist was? Nein. Aber sie verlor ihn aus dem Auge. Vor einem Haus auf dem Kohlmarkt hielt der Wagen. Die beiden Frauen stiegen aus und begaben sich in den dritten Stock ins Atelier der Schneiderin. 52, Länge bis auf den Fußhüfte 90. Ihr war, als werde sie von allen mit etwas spöttischen, beinahe mitleidigen Blicken betrachtet. Und im großen Wandspiegel gewahrte sie plötzlich, dass sie recht geschmacklos angezogen war. Eine schwarz-weiß gestreifte Toilette aus Foulard, die in ihrem Schnitt um 3 Jahre zurück war, und einen übertriebenen hellen, mit Rosen aufgeputzten Hut, der ihre zierliche Gestalt erdrückte. Auf Wiedersehen, Knefa. Kiste her. Sie sehen doch sehr hübsch aus. Sie standen im Torweg. Also was nun? Also was haben Sie vor? Ich denke, dass Sie nun Ihre Cousine besuchen werden, nicht wahr? Und ich nehme an, dass man Sie dort zum Essen behält. Ja. Bertha war erschrocken. Sie kam sich wie ausgesetzt vor. Ich werde Sie bis hinführen, wenn es Ihnen recht ist. Dann gehe ich zu meinem Bruder und hole Sie um 3 ab. Ja, aber wenn ich mich ein wenig verspäten sollte, halten Sie sich meinetwegen keinesfalls länger bei Ihrer Cousine auf, als Ihnen angenehm ist. Dann um 7 abends am Bahnhof. Sie gab Bertha rasch die Hand und ging rasch weg. Bertha stieg die 2 Treppen hinauf. Sie hatte die Cousine von ihrem Kommen nicht benachrichtigt. Sie bekam eine leise Angst, dass sie ungelegen sein könnte. Na, du bist ja ein recht seltener Gast und lass gar nichts von dir hören. Aber Agathe, du bist mir ja noch einen Brief schuldig, seit 3 Monaten. So? Na, da musst du mich entschuldigen. Du kannst dir denken, was einem 3 Kinder zu tun geben. Habe ich dir schon geschrieben, dass der Georg auch schon in die Schule geht? Ach, das sind jetzt wieder die Schulbücher. Agathe führte ihre Cousine in die Kinderstube, wo Georg und die 2 kleinen Mädchen ihr Mittagessen zu sich nahmen. Und das Kleinste fing an zu weinen. Bertha fiel es auf, wie alt ihre Cousine in den letzten Jahren geworden. Wahrhaftig, wenn sie sich zu den Kindern beugte, sah sie beinahe aus wie eine alte Frau. Und Bertha wusste, dass sie selbst nur um 1 Jahr jünger war als Agathe. Bleibst du bei uns zu Tisch? Aber gern. Die Cousine ging in die Küche. Bertha sah sich im Wohnzimmer um, das sparsam und geschmacklos eingerichtet war. Es war recht dunkel, da die Gasse sehr eng war. Bertha nahm ein Album vor, das auf dem Tisch lag. Darin fand sie beinahe lauter bekannte Gesichter. Gleich im Anfang die Eltern Agathens, längst tot. Ihre eigenen Eltern tot. Die fast verschollenen Brüder. Und ein Bild sie und Agathe gemeinschaftlich als ganz junge Freundinnen mit aufgesteckten Zöpfen. Der Gatte Agathens kam aus der Kanzlei nach Hause. Er war recht grau geworden. Na nun, ich hätte sie beinahe verwechselt. Guten Tag mit Frau Ebner. Wissen Sie, es gehen so viele Leute an einem vorbei. Ich habe ein schlechtes Personengedächtnis. Bei Tisch spielte er den Gewandten. Er fragte mit einer gewissen überlegenen Art nach den Zuständen der kleinen Stadt. Mit heiraten. Heiraten ist nichts mehr, wie? Ja. Bertha fühlte sich unbehaglich. Später machte Agathens Gatte eine Anspielung, dass seine Frau wieder Mutterfreuden entgegensah. Es lag in der Art, wie der Gatte davon sprach, keine Spur von Liebe, sondern eher ein gewisser, alberner, stolz erfüllter Pflicht. Er sprach so davon, als wenn es eine besondere Liebenswürdigkeit von ihm wäre, dass er sich bei all seiner Beschäftigung und trotzdem Agathe nicht mehr schön war, dazu verstand, bei ihr zu schlafen. Bertha war dann froh, als der Gatte gleich nach dem Essen ging. Ja, gleich gegenüber ins Café Billard spielen. Mein einziges Laster. Ist aber gleich gegenüber. Bertha blieb mit Agathe allein. Ja, nun steht mir das wieder einmal bevor. Das letzte Mal hat es 10 Stunden gedauert. Dabei hat der Arzt gesagt, es wird von Entbindung zu Entbindung leichter gehen. Aber ich habe geschrien wie am Spieß die ganze Zeit durch. Bertha hörte nicht zu. Zu zwei, sie dachte nur mehr an die Sehnsucht, die sie selbst manchmal in ganz jungen Jahren überkommen, Mutter zu werden. Und sie erinnerte sich an des Augenblicks, da diese Sehnsucht tiefer gewesen war als jemals früher oder später. Es war an einem Abend, als Erwin sie vom Konservatorium, er hatte damals zum ersten Mal dirigiert, nach Hause begleitete. Ihre Hand in seiner Hand. Er hätte es mir machen können, was er wollte. Jetzt merkte sie, dass Agathe in der Ecke des Divans lehnte und schnarchte. Bertha wollte nicht mehr länger lästig fallen. Als sie vor dem Haustor stand, wusste sie, dass sie vergeblich auf Frau Rupius wartete. Sicher war es von Anfang an ihre Absicht gewesen, den Nachmittag ohne mich zu verbringen. Nur, dass sie so wenig Vertrauen zu mir hat und es mir nicht gesagt hat. Das kränkt mich. Es lagen noch mehr als 3 Stunden vor ihr, ehe sie auf den Bahnhof sollte. Eigentlich angenehm. So ganz unbeobachtet als Fremde unter den Leuten herumzugehen. Und so spazierte sie planlos weiter. Und es tat ihr leid, dass sie so unvorteilhaft angezogen war. Und sie freute sich, bald das schöne Kleid aus dem Atelier der Wiener Schneiderin zu bekommen. Und plötzlich fuhr ihr durch den Sinn, wenn sie Erwin Lindbach begegnet würde. Aber das gibt es ja nicht, nein. Ich bin ganz sicher, ich könnte tagelang in Wien herumgehen. Nie würde ich ihm begegnen. Wie lange habe ich ihn nicht gesehen? 7, 8 Jahre? Ja, 2 Jahre vor der Verheiratung, glaube ich. Ja, sie war mit ihren Eltern an einem warmen Sommerabend im Schweizerhaus gewesen. Mit einem Freund war er vorübergegangen und ein paar Minuten an ihrem Tisch stehen geblieben. Was er damals gesprochen hatte, wusste sie nicht mehr. Doch sie erinnerte sich, dass er die ganze Zeit, während er vor ihr gestanden, seinen Hut in der Hand gehalten, was ihr unsagbar gefiel. Und ob er das heute auch noch tut? Und wo wohnt er wohl jetzt? Damals hatte er ein Zimmer auf der Wieden gehabt, direkt an der Paulanerkirche. Ja, und er hatte ihr das Fenster gezeigt, als sie einmal vorübergingen und bei dieser Gelegenheit eine Bemerkung gewagt. Des Wortlauts entsann sie sich nicht mehr, aber der Sinn war bestimmt der gewesen, dass sie mit ihm in diesem Zimmer zusammen sein sollte. Und sie hatte ihn natürlich zurechtgewiesen und er sprach nie wieder davon. Und ob ich dieses Fenster wiederfinde? Und da ging sie rasch, als ob sie plötzlich ein Ziel hätte, der Wieden zu. Sie konnte sich aber durchaus nicht mehr besinnen, ob es rechts war oder ob sie links gehen müsse. Sonderbar, das ist mir alles entfallen. Und so kam sie am Konservatorium vorbei. Dort in der ersten Etage waren die Säle, in denen sie oft das Ende der Stunde erwartet hatte, um mit ihm zusammenzutreffen. Am Eingangstor hing ein gelbes Plakat. Symphoniekonzert, dirigiert von dem königlich-bayerischen Hofkapellmeister Erwin Lindbach. Und sie schaute und schaute. Königlich bayerisch und Hofka... Das habe ich ja gar nicht gewusst. Ja. Und ich werde mich ganz vorne hinsetzen. Und sie stand immer noch vor dem gelben Plakat. Es kann ewig gedauert haben. Ganz versunken. Wie sie sich von ein paar jungen Leuten, die aus der Einfahrt herauskamen, angestarrt fühlte. Auch die Gegend hier hatte sich ganz verändert. Wo sie damals mit ihm gegangen war, fand sie alles zerstört. Bäume waren ausgeholzt, Planken verwehrten den Weg, der Boden war aufgerissen, halbfertige Mauern, Gleise, kleine Waggons, Straßenarbeiten. Und sie ging weiter. So war sie bald zur Aspernbrücke gekommen, ohne nur auf den Weg zu achten. Eine große Anzahl von eleganten Wagen fuhr hier vorüber. In den meisten saßen Herren, von denen viele Feldstecher trugen. Die kommen vom Prater, vom Rennen. Jetzt kam eine elegante Equipage mit 2 auffallend gekleideten Damen. Eine wandte sich um nach einem Wagen, in dem ein junger, sehr hübscher Mann in einem grauen Überzieher lehnte. Der Wagen folgte ganz dicht. Und in diesem Augenblick wusste sie ganz bestimmt, dass Frau Rupius jetzt mit jemand zusammen war, den sie lieb hatte. Und mit einem Mal sah Bertha Herrn Rupius vor sich. Wie er daheim sitzt in seinem Zimmer und Stiche betrachtet. Aber heute tut er es sicher nicht, nein. Heute zittert er zu Hause um seine Frau und hat Angst, dass man sie ihm hier in der großen Stadt wegnimmt. Und dass sie nie wieder zurückkommt. Da berührte jemand ihren Arm. Gnädigste? Ein junger Mann stand vor ihr und schaute sie frech an. Bertha erschrickt und läuft rasch über die Straße. Kutscher! Sind Sie frei? Sie springt in den Wagen. Wie spät ist es denn? Himmels Willen, 3:45. Na, dann hätte ich ihn ja sowieso nehmen müssen. Außerdem hat er den Wagen heute früh Frau Rupius bezahlt. Also kostet mich der, den ich jetzt nehme, sozusagen nur die Hälfte. Und so fährt sie dahin im offenen Fiaker. Sie freut sich, dass Frau Rupius am Eingang des Bahnhofs steht und sie ankommen sieht. Doch sie tut, als wenn es ganz selbstverständlich wäre, im Fiaker beim Bahnhof vorzufahren. Wir haben noch 10 Minuten Zeit. Sind Sie mir sehr böse, dass ich Sie habe warten lassen? Denken Sie, bei meinem Bruder war heute großer Kindercafé und die Kleinen wollten mich absolut nicht fortlassen. Sie stiegen in ein Coupé, das ganz leer war. Frau Rupius hatte ein Päckchen mit Kirschen in der Hand. Wollen Sie? Nein, danke. Und sie aß langsam eine nach der anderen. Die Kerne warf sie zum Fenster hinaus. Und wie der Zug so dahinfuhr, lehnte Bertha sich zurück. Sie fühlte sich recht müde von dem vielen Herumgehen. Und sie schloss die Augen. Wie eine Fremde war sie in dieser Stadt herumgeirrt. Wie eine Fremde, wie eine Fremde. In der sie 26 Jahre gelebt hat. Wie eine Fremde, wie eine Fremde. Und warum hatte sie heute früh den Wagen nicht halten lassen, als sie jene Gestalt gesehen, die Ähnlichkeit mit Erwin Lindbach zu haben schien? Sie wären miteinander herumspaziert. Miteinander herumspaziert. Und hätten einander von der langen Zeit erzählt. Von der langen Zeit. In der sie getrennt waren, ohne voneinander ohne zu wissen. Ohne voneinander zu wissen. Und sie wären in ein vornehmes Restaurant ein gegangen. Ein Restaurant mit Mozart. Musik und alle hätten ihn natürlich gekannt und alle hätten sich darüber unterhalten, wer ich eigentlich wäre. Das neue Kleid war schon fertig. Muslinteil hier 52, Hüfte 90. Und die Kellner bedienten sie mit großer Höflichkeit, besonders ein kleiner Junge, der den Wein brachte, aber das war eigentlich ihr Neffe Richard, der komischerweise hier Kellnerjunge geworden war, statt zu studieren. Und Erwin Lindbach hebt den Dirigentenstab. Einen riesengroßen. Aber ich habe ja das Klavierspiel längst verlernt, Erwin. Sie läuft weg, damit man sie nicht zwingt zu spielen und gleich ist sie auf dem Bahnhof. Dort sitzt Frau Rupius im Coupé und hat ein großes Buch in der Hand. Das ist nämlich die Fahrkarte. Sie isst Kirschen und wirft die Kerne aus dem Fenster. Gott sei Dank, dass auch Klingemann da ist. Er winkt und sagt, wissen Sie, was das für ein Leichenzug ist auf dem anderen Gleis? Auf dem anderen Gleis ein Leichenwagen, ein Leichen... Da saust eben ein Zug am Fenster vorbei. Sie schüttelt sich, schlägt die Augen auf. Verzeihung. Ich glaube, ich habe geträumt. Die Dämmerung bricht langsam herein. Der Zug fährt die Donau entlang. Frau Rupius schläft und lächelt. Und ein Neid gegen das Geheimnisvolle, das Frau Rupius erlebt, steigt in Bertha auf. Sie möchte auch etwas erleben. Ich möchte glücklich sein. Glücklich. Küss mich, wie damals. Bertha sieht in die Nacht hinaus. Noch heute, bevor ich schlafen gehe, werde ich die Briefe vom Boden holen. Es ist ihr, als sei eine Frage in ihr aufgewacht, auf die zu Hause Antwort wartet. Als sie am späten Abend ankam, fürchtete sie, dass man ihre nächtliche Wanderung auf den Speicher bemerken möchte. Am nächsten Vormittag hatte sie mancherlei zu tun, häusliche Beschäftigungen, Klavierlektionen. Und erst am nächsten Tag nachmittags ging sie auf den Dachboden und suchte nach der verstaubten Reisetasche. Sie lag neben einem Koffer und 2 Kisten, alles zusammen von einem alten, rotgeblümten, zerschlissenen Kaffeetuch überdeckt. Sie öffnete die Tasche. 2 Haushaltungsbücher. Haushaltungsbücher ihrer Mutter. Ein kleines Heft aus meiner Schulzeit. Mit Stundenplänen und Aufgaben eingezeichnet. Dann einige Damenspenden von den Bällen. Jungmädchenbälle. Und endlich in Seidenpapier eingewickelt. Es ist an einigen Stellen eingerissen. Seine Briefe. Sie legte das Päckchen beiseite. Erst wenn ich alles andere gesehen habe. Ganz lose eine Anzahl von Briefen auf dem Grunde der Tasche, einige im Kuvert. Briefe von alten Freundinnen, ein paar von ihrer Cousine. Hier einer von dem Arzt, der sich seinerzeit um sie beworben. Er enthielt die Bitte um den ersten Walzer auf dem Medizinerkränzchen. Und hier, ja, das war der anonyme Brief, den ihr einer ins Konservatorium geschickt. Mein Fräulein, ich hatte gestern wieder das Glück, Sie auf Ihrem täglichen Weg zu bewundern. Ich weiß nicht, ob auch ich das Glück hatte, von Ihnen bemerkt zu werden. Hier ein Brief mit zwei Initialen unterschrieben. A.M. Seit ich Sie gesehen, seit Sie Ihren strengen und doch so verheißenden Blick auf mich gerichtet hielten, habe ich nur mehr einen Traum, diese Augen küssen zu dürfen. Und das weiche Band, die Schleife, ein kleines Tanzalbum, wo die Namen ihrer Tänzer eingetragen waren. Fritzl Steiner, darf ich um die nächste Gardrill bitten? Otto Meuderer. Michael Brum. Eduard Laubinger. Vergangenheiten. Die Jugend, die jedem Mädchen beschieden ist und aus der sie in das stille Frauenleben eingeht. Heute aber schien ihr, als wären diese Erinnerungen uneingelöste Versprechungen, verkümmerte Schicksale. Rasch, wie um sich zu befreien, riss sie das Seidenpapier auf und las Erwins Briefe. Einen nach dem anderen. Einen nach dem anderen. Die kurzen und die langen, die kleinen Zettel, die flüchtigen Worte. Morgen Abend, 7 Uhr. Oder liebste nur einen Kuss, bevor ich schlafen gehe. Und die seitenlangen, von der Reise aus geschrieben, in denen er abends seinen Eindruck von einem Konzert schrieb, gleich nach dem Nachhausekommen. Dann die endlosen, wo er Zukunftspläne entwickelte. Ich lese sie alle, einen nach dem anderen. Einen nach dem anderen. Lese vom ersten, ein paar Notenhefte daran geklammert, bis zum letzten. Einige Jahre später. Gruß aus Salzburg. Da ließ sie die Hände sinken und starrte auf die herumliegenden Blätter. Warum war das der letzte Brief? Wie hatte es geendet? Gruß aus Salzburg. Und ein dumpfer Unwille begann in ihr zu wühlen, der sich gegen alle möglichen Dinge und Menschen wandte, gegen Lebendige und gegen Tote. Und sie wurde von Neid gepackt auf viele Leute, die ihr sonst gar nicht beneidenswert erschienen waren. Sie beneidete Frau Dr. Martin um die Zärtlichkeit ihres Gatten, die Wirtschafterin, die von Herrn Klingemann geliebt wurde, ihre Schwägerin, weil sie schon alt, Elli, weil sie noch jung war. Sie beneidete das Dienstmädchen, das drüben auf einem Holzbalken mit einem Soldaten saß und das sie lachen hörte. Mit Schamgefühl dachte sie an die Bereitwilligkeit, mit der sie sich später einem Manne hingegeben, den sie kaum geliebt hatte. Und das Bewusstsein, dass das ganze Glück, das sie als Frau genossen, darin enthalten war, in seinen Armen zu liegen. Durchschauerte sie das erste Mal in seinem ganzen Jammer. Sie hielt es zu Hause nicht länger aus, sie konnte es nicht mehr aushalten. Halt! Wohin? Dem Buben entgegen. Aha. Das Kindermädel bringt ihm wohl jeden Moment vom Spaziergang heim. Ja, und Frau Mahlmann waren ihr in der Hauptstraße begegnet. Sie waren in Wien gestern, ja? Ja, ich weiß auch, dass Sie bei der Schneiderin ein Kleid bestellt haben. Das ist doch nicht so wichtig. Doch, doch, sehr. Nicht wahr, Frau Bertha, sehr. Später traf sie ihren Schwager. Er kam aus der Kaiser-Friedrich-Straße. Du warst ja gestern in Wien. Was hast du denn dort gemacht? Hast du ein Rendezvous gehabt? Mit der Schneiderin oder mit wem? Wie? Nein, nicht oder doch? Du warst ja mit Frau Rupius. Sicher sind euch eure Herren nachgelaufen. Was fällt dir denn ein? Frau Rupius benimmt sich... Ja, ich sage ja nichts gegen Frau Rupius und ich sage nichts gegen dich. Ich sage überhaupt nichts. Seine Augen sahen aus wie manchmal, wenn er ein bisschen zu viel getrunken hatte. Er ging näher neben ihr als notwendig. Setzen wir uns, wenn es dir recht ist. Zeitung, Wiener Zeitung. Ach. Willst du haben? Hat sie deine Frau schon gelesen? Ach was, willst du sie haben? Wenn du sie entbehren kannst. Für dich mit Vergnügen. Wir können sie auch zusammen lesen. Er rückte näher und blätterte auf. Herr und Frau Martin kamen Arm in Arm und blieben stehen. Na nun, schon wieder zurück von der großen Reise? Ach ja, sie waren in Wien, nicht wahr? Mit Frau Rupius begleiten sie unser Stück. Es begann zu dunkeln. Bleibt denn nur mein Bub? Sie ging mit Frau Martin vor. Ich möchte eigentlich gerne aus Ihnen herausbekommen, ob Sie was bemerkt haben. Was? Frau Rupius natürlich. Aber was denn, Frau Martin? Ich habe Frau Rupius zu ihrem Bruder begleitet und sie von dort wieder abgeholt. Und Sie sind überzeugt, dass Frau Rupius die ganze Zeit bei ihrem Bruder... Ja, was soll sie denn gewesen sein? Ja, vergessen Sie denn ganz, dass Ihr Mann schon seit Jahren... Nun, wenn ich auch sage, Bertha wurde ganz rot und fürchtete, dass Frau Martin ihr noch nähere Aufschlüsse geben könnte. Sie war sehr froh, dass man eben an die Straßenecke gekommen war. Also dann auf Wiedersehen. Bertha, deine Zeitung. Bertha wandte sich rasch und nahm das Blatt. Dann eilte sie nach Hause. Sie legte sich früh schlafen. Bevor sie aber das Licht ausmachte, wollte sie doch noch die Zeitung lesen. Sie streckte sich aus, knüllte den weichen Polster zusammen, damit ihr Kopf höher läge. Schon begannen ihr die Lider zu sinken,

sowie Friedrich von Bülow, Willi Trenk-Trebitsch, Paul Dettel, Elisabeth Höbart, Gerd Keller, Hermann Kneer, Wilhelm Kürten, Gerda Maurus, Wolfgang Molander, Ferdinand Mussi, Annette Roland, Karl-Georg Säbisch, Karl-Heinz Schilling, Hans-Peter Schröder, Anna Smolik, Gerti Socher-Themerding, Olga von Tonny, Ursula Wolf und viele andere. Technik: Friedrich Wilhelm Schulz und Marlies Kranz. Produktion: Südwestfunk, jetzt Südwestrundfunk, 1956.